Der Besuch des Leibarztes von Per Olof Enquist. Gelesen von Gerd Heidenreich. Ein Podcast von Bayern 2. Der Schweizer Informator war mager, gebeugt und hatte einen Traum von der Aufklärung als einer stillen und sehr schönen Morgendämmerung. Zuerst unmerklich, dann war sie da und der Tag brach an. So dachte er sie sich, sanft, still und ohne Widerstand. So sollte es immer sein. Er hieß François Revadil. Er war der Mann auf dem Schlosshof. Revadil hatte Christian an der Hand gehalten, weil er die Etikette vergessen und nur Trauer über die Tränen des Knaben empfunden hatte. Deshalb hatten sie still dort im Schlosshof gestanden, im Schnee, nachdem Christian gesegnet worden war. Am Nachmittag desselben Tages wurde vom Balkon des Schlosses Christian der Siebte zu Dänemarks König ausgerufen. Revadil hatte schräg hinter ihm gestanden. Es erregte Unmut, dass der neue König gewinkt und gelacht hatte. Es wurde als unpassend angesehen. Für das Anstoßen erregende Verhalten des Königs wurde keine Erklärung gegeben. Als der Schweizer Informator François Revadil 1760 als Hauslehrer des elfjährigen Kronprinzen Christian angestellt wurde, gelang es ihm lange zu verbergen, dass er jüdischer Herkunft war. Seine beiden anderen Vornamen, Eli Salomon, wurden im Anstellungsvertrag ausgelassen. Die Vorsicht war sicher unnötig. Seit mehr als 10 Jahren hatte es in Kopenhagen keine Pogrome gegeben. Die Tatsache, dass Revadil ein Mann der Aufklärung war, war auch nicht angegeben. Er war der Auffassung, dass es sich um eine unnötige Auskunft handelte, die schaden konnte. Seine politischen Ansichten waren eine Privatangelegenheit. Vorsicht war sein Grundprinzip. Seine ersten Eindrücke von dem Knaben waren sehr positiv. Christian hatte ein einnehmendes Wesen. Er war zart, klein von Wuchs, fast mädchenhaft, doch mit einem gewinnenden Äußeren und Inneren. Er hatte einen schnellen Verstand, bewegte sich weich und elegant und sprach fließend Dänisch, Deutsch und Französisch. Schon nach einigen Wochen wurde das Bild komplizierter. Der Knabe schien sehr schnell Zuneigung zu Revadil zu fassen und behauptete schon nach einem Monat, keinen Schrecken vor ihm zu verspüren. Als Revadil sich über das verblüffende Wort Schrecken wunderte, meinte er zu verstehen, dass Furcht der natürliche Zustand des Knaben sei. Das einnehmende Wesen kennzeichnete im Folgenden nicht mehr das ganze Bild von Christian. Auf den obligatorischen Spaziergängen, die zum Zweck der Kräftigung und ohne andere Anwesende durchgeführt wurden, gab der Elfjährige Gefühlen und Wertungen Ausdruck, die Revadil zunehmend entsetzten. Sie wurden auch in ein eigentümliches, sprachliches Gewand gekleidet. Christians manisch wiederholte Sehnsucht danach, stark oder hart zu werden, drückten keineswegs den Wunsch aus, eine kräftige körperliche Konstitution zu bekommen. Er meinte etwas anderes. Er wollte Fortschritte machen. Aber auch dieser Begriff ließ sich nicht auf eine rationale Weise deuten. Seine Sprache schien aus einer sehr großen Anzahl von Wörtern zu bestehen, die nach einem geheimen Code geformt waren, den ein Außenstehender unmöglich entschlüsseln konnte. Bei den Konversationen, die in Anwesenheit einer dritten Person oder bei Hofe stattfanden, fehlte diese kodierte Sprache gänzlich. Aber im Gespräch unter 4 Augen mit Revadil kehrten die Codewörter fast manisch wieder. Am eigentümlichsten waren Fleisch, Menschenfresser und Strafe, die scheinbar ohne Sinn verwendet wurden. Einzelne Ausdrücke wurden jedoch bald begreiflich. Wenn sie nach den Spaziergängen zu den Unterrichtsstunden zurückkehrten, konnte der Knabe sagen, sie gingen jetzt zu einer scharfen Examination oder einem scharfen Verhör. Der Ausdruck bedeutete im Juristen Dänisch dasselbe wie Folter. die zu dieser Zeit in der dänischen Rechtspraxis nicht nur erlaubt war, sondern auch fleißig benutzt wurde. Reverdil hatte scherzhaft gefragt, ob der Knabe glaube, von Feuerzangen gepeinigt und gezwickt zu werden. Der Knabe bejahte erstaunt. Das war doch selbstverständlich. Erst nach einiger Zeit begriff Reverdil, dass eben dieser Ausdruck kein Codewort war, hinter dem sich etwas Geheimnisvolles anderes verbarg, sondern eine sachliche Auskunft. Man folterte ihn. Das war normal. Die Aufgabe des Informators bestand darin, dem absoluten Herrscher Dänemarks mit uneingeschränkter Gewalt Schulunterricht zu erteilen. Doch war er nicht als einziger mit dieser Aufgabe betraut. Reverdil trat seinen Dienst auf den Tag genau 100 Jahre nach der Umwälzung von 1660 an, die die Macht des Adels weitgehend gebrochen und dem König die Alleinherrschaft zurückgegeben hatte. Reverdil schärfte dem jungen Prinzen auch ein, welche Bedeutung seiner Stellung zukam, dass er die Zukunft des Landes in der Hand hatte. Er unterließ es jedoch aus Gründen der Diskretion, dem jungen Prinzen den Hintergrund darzustellen, dass der Verfall der königlichen Macht unter den früheren Königen und deren Degeneration jenen Personen am Hof die totale Herrschaft in die Hände gespielt hatte, die jetzt seine eigene Erziehung, Ausbildung und Denkweise kontrollierten. Der Knabe scheint angesichts seiner zukünftigen Königsrolle ausschließlich Beunruhigung, Widerwillen und Verzweiflung empfunden zu haben. Der König herrschte zwar allein, aber die Beamtenschaft hatte die gesamte Macht in Händen. Alle fanden das natürlich. Die Pädagogik war, was Christian betraf, diesem Umstand angepasst. Die Macht war von Gott dem König verliehen. Dieser übte seinerseits die Macht nicht aus, sondern delegierte sie. Dass der König die Macht nicht ausübte, war keine Selbstverständlichkeit. Die Voraussetzung dafür war, dass er geisteskrank, schwer alkoholisiert oder arbeitsunwillig war. War er das nicht, musste sein Wille gebrochen werden. Die Apathie und der Verfall des Königs waren so gesehen entweder angeboren oder sie konnten anerzogen werden. Christians Begabung hatte seine Umgebung zu der Überzeugung gebracht, dass ihm Willenlosigkeit anerzogen werden musste. Reverdil beschreibt die Methoden, die bei dem Knaben angewendet wurden, als die systematische Pädagogik, die angewendet wird, um zum Zwecke der Erhaltung des Einflusses der eigentlichen Herrscher Machtlosigkeit und Verfall zu bewirken. Er ahnte bald, dass man am dänischen Hof auch willens war, die geistige Gesundheit des jungen Prinzen zu opfern, um das Resultat zu erzielen, das man bei den vorausgegangenen Königen hatte sehen können. Der Zweck bestand darin, in diesem Kind einen neuen Friedrich zu erschaffen. Sie wollten, schrieb Reverdil später in seinen Memoiren, durch den moralischen Verfall der Königsmacht ein Machtvakuum schaffen, in dem sie selbst ungestraft ihre Macht ausüben konnten. Man hatte dabei nicht bedacht, dass in diesem Machtvakuum eines Tages ein Leibarzt namens Struensee zu Besuch kommen könnte. Es ist Reverdil, der den Ausdruck vom Besuch des Leibarztes benutzt. Er ist kaum ironisch gemeint, im Gegenteil. Er beobachtet mit klaren Augen, wie der Knabe zerbrochen wird. Und voller Zorn. Von Christians Familie sagte man, dass seine Mutter starb, als er 2 Jahre alt war. Dass er seinen Vater nur als ein übles Gerücht kannte. Und dass Graf Detlef Reventlow, der seine Erziehung plante und leitete, ein rechtschaffener Mann war. Reventlow war eine starke Natur. Erziehung war seiner Meinung nach eine Dressur, die der dümmste Bauer durchführen kann, wenn er nur eine Peitsche in der Hand hat. Deshalb hatte Graf Reventlow eine Peitsche in der Hand. Großes Gewicht sollte auf seelische Unterwerfung gelegt werden und darauf, dass die Selbstständigkeit gebrochen werden müsse. Er zögerte nicht, diese Prinzipien auf den kleinen Christian anzuwenden. Die Methoden waren kaum ungewöhnlich in der Kindererziehung dieser Zeit. Das Einzigartige und das, was das Resultat auch für die Zeitgenossen so aufsehenerregend machte, war, dass es sich hier nicht um irgendeine Erziehung innerhalb des Adels oder des Bürgertums handelte. Derjenige, der zerbrochen werden sollte, durch Dressur und seelische Unterwerfung, um aller Selbstständigkeit beraubt zu werden, mit der Peitsche in der Hand, war der von Gott ausersehene, absolute Herrscher in Dänemark. War er dann glücklich zerbrochen, unterworfen und willenlos gemacht? Würde dem Herrscher alle Macht gegeben werden, und er würde sie seinen Erziehern abtreten. Weit später, lange nach dem Ende der dänischen Revolution, fragt sich Reverdil in seinen Memoiren, warum er nicht eingriff. Er gibt darauf keine Antwort. Er beschreibt sich als einen Intellektuellen, und seine Analyse ist klar und deutlich, aber keine Antwort. Nicht auf diese Frage. Reverdil trat seine Stelle als untergeordneter Sprachlehrer für Deutsch und Französisch an. Er konstatiert bei seiner Ankunft die Resultate der Pädagogik der ersten 10 Jahre. Es ist wahr, er war ein Untergebener. Graf Reventlow bestimmte die Richtlinien. Eltern gab es ja keine. So vergingen, schreibt Reverdil, 5 Jahre. Und während der ganzen Zeit war ich traurig gestimmt, wenn ich das Schloss verließ. Ich sah, wie man unaufhörlich die geistigen Fähigkeiten meines Schülers zu zerstören suchte und ihn nichts von all dem lehrte, was zu seiner Berufung zum Herrscher und seiner Machtausübung nötig war. Er hatte keinen Unterricht über die bürgerliche Gesetzgebung seines Landes erhalten. Er hatte weder eine Vorstellung davon, wie die Regierungsbüros ihre Arbeit aufteilten oder wie das Land in seinen Einzelheiten verwaltet wurde, noch davon, wie die Macht von der Krone ausging und sich bis hin zu den einzelnen Reichsbeamten verzweigte. Man hatte ihm nie erzählt, in welchem Verhältnis zu den Nachbarländern er sich einst befinden würde. Und er wusste nichts über die Land- und Seestreitkräfte des Reichs. Sein Oberhofmeister, der seine Ausbildung leitete und meinen Unterricht täglich überwachte, war Finanzminister geworden, ohne seinen Posten als oberster Kontrollant aufzugeben. Aber er brachte seinem Schüler nichts von dem bei, was zu seinem Aufgabenbereich gehörte. Die Summen, die das Land zur Königsmacht beisteuerte, die Art und Weise, wie diese in den Haushalt eingingen und die Zwecke, für die sie verwendet wurden, alles dies war dem Menschen, der einmal darüber herrschen sollte, vollkommen unbekannt. Einige Jahre zuvor hatte sein Vater, der König, ihm einen Hof geschenkt. Aber dort hatte der Prinz nicht einmal einen Torwächter angestellt, geschweige denn einen Dukaten selbst ausgegeben oder einen einzigen Baum gepflanzt. Der Oberhofmeister und Finanzminister Reventlow leitete alles nach seinem eigenen Kopf und sagte mit guten Gründen: Meine Melonen, meine Feigen. Soweit Reverdil. Die Rolle, die der Finanzminister, Landjunker und Graf von Reventlow während der Ausbildung spielen sollte, war, so konstatiert der Informator, zentral. Sie trug dazu bei, dass Reverdil das Rätsel, vor das die Codesprache des Knaben ihn stellte, teilweise zu lösen vermochte. Immer auffallender wurden nämlich die körperlichen Eigenheiten des Prinzen. Ihm schien eine körperliche Unruhe eigen zu sein. Er musterte ständig seine Hände, befühlte mit den Fingern seinen Bauch, schlug mit den Fingerspitzen auf seine Haut und murmelte, dass er bald Fortschritte machen werde. Er würde dann den Zustand der Vollkommenheit erreichen, der es ihm erlaubte zu werden wie die italienischen Schauspieler. Die Begriffe Theater und Passauer Kunst vermischen sich für den jungen Christian. Es existiert keine Logik, außer der Logik, die die scharfen Verhöre bei dem Knaben hervorbringen. Zu den vielen eigentümlichen Vorstellungen, die an den europäischen Höfen dieser Zeit florierten, gehörte der Glaube daran, dass es Mittel gab, den Menschen unverwundbar zu machen. Der Mythos war während des Dreißigjährigen Krieges in Deutschland entstanden. Es war der Traum von der Unverwundbarkeit. Und er spielte in der Folgezeit nicht zuletzt unter den Herrschern eine wichtige Rolle. Dem Glauben an diese sogenannte Passauer Kunst hingen sowohl Christians Vater als auch sein Großvater an. Der Glaube an die Passauer Kunst wurde für Christian zu einem heimlichen Schatz, den er tief in sich verbarg. Ständig untersuchte er seine Hände, seinen Bauch, um zu sehen, ob er Fortschritte in Richtung Unverwundbarkeit gemacht hatte. Die Kannibalen um ihn herum waren Feinde, die ihn unablässig bedrohten. Wenn er stark würde und sein Körper unverwundbar, könnte er für die Misshandlungen des Feindes unempfindlich werden. Feinde waren alle. Besonders aber der Alleinherrscher Reventlow. Dass er die italienischen Schauspieler als göttergleiche Vorbilder nennt, hängt mit diesem Traum zusammen. Die Akteure auf dem Theater erschienen dem jungen Christian als göttergleich. Die Götter waren hart und unverwundbar. Diese Götter spielten ebenfalls ihre Rollen. Dann waren sie aus der Wirklichkeit herausgehoben. Als Fünfjähriger hatte er nämlich ein Gastspiel einer italienischen Schauspieltruppe gesehen. Die imponierende Körperhaltung der Schauspieler, ihr hoher Wuchs und ihre prächtigen Kostüme hatten einen so starken Eindruck auf ihn gemacht, dass er sie als Erscheinungen einer höheren Wesensart sah. Sie waren göttergleich. Und wenn er, von dem man ja auch sagte, er sei der von Gott Auserkorene, wenn er Fortschritte machte, würde er sich mit diesen Göttern vereinen können, würde Theaterschauspieler werden und auf diese Weise von der Qual der Königsmacht befreit werden. Er erlebte seine Berufung als eine ständige Qual. Mit der Zeit kam auch die Vorstellung dazu, dass er als Kind verwechselt worden sei. Eigentlich war er ein Bauernjunge. Das war bei ihm zur fixen Idee geworden. Die Auserwähltheit war eine Qual. Die scharfen Verhöre waren eine Qual. Wenn er verwechselt worden war, müsste er dann nicht von dieser Qual befreit werden. Gottes Auserwählter war kein gewöhnlicher Mensch. Also suchte er immer fieberhafter nach Beweisen dafür, dass er ein Mensch war, nach einem Zeichen. Das Wort Zeichen taucht ständig auf. Er sucht nach einem Zeichen. Wenn er einen Beweis dafür fände, dass er ein Mensch war, nicht auserwählt, dann würde er befreit werden von der Königsrolle, der Qual, der Unsicherheit und den scharfen Verhören. Wenn es ihm andererseits gelänge, sich unverwundbar zu machen wie die italienischen Schauspieler, dann könnte er vielleicht auch als Auserwählter überleben. Das war, so wie Reverdil ihn auffasste, Christians Gedankengang. Er war sich nicht sicher, aber dass er das Selbstbild eines zerstörten Kindes betrachtete, dessen war er sich sicher. Dass das Theater unwirklich und deshalb das einzig wirklich existierende Dasein war, fand Christian immer deutlicher bestätigt. Sein Gedankengang, und Reverdil folgt ihm hier nur mit Mühe, weil die Logik nicht ganz ersichtlich ist, sein Gedankengang besagte, dass, wenn allein das Theater wirklich war, alles begreiflich wurde. Die Menschen auf der Bühne bewegten sich göttergleich und wiederholten die Worte, die sie gelernt hatten. Das war auch das Natürliche. Die Schauspieler waren das Wirkliche. Ihm selbst war die Rolle des Königs von Gottes Gnaden zugefallen. Dies hatte ja nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Es war Kunst. Deshalb brauchte er keine Scham zu empfinden. Scham war sonst sein natürlicher Zustand. Herr Reverdil hatte in einer der ersten Lektionen, die auf Französisch vor sich gingen, gemerkt, dass sein Schüler den Ausdruck Corvée nicht verstand. Bei seinen Versuchen, das Wort Frondienst in die Erfahrungswelt des Knaben zu übersetzen, hatte er das theaterhafte Element in dessen eigenem Dasein angesprochen. Er schreibt, »Ich musste ihm also erklären, dass seine Reisen einem militärischen Aufgebot gleichkamen. Dass Aufseher in jeden Distrikt geschickt wurden, um die Bauern aufzubieten, damit sie auftraten, einige mit Pferden, andere nur mit kleinen Wagen. dass diese Bauern Stunden und Tage an den Landstraßen und Halteplätzen warten mussten, dass sie viel Zeit vergeudeten, ohne jeglichen Nutzen. Dass die Menschen, an denen er vorüberfuhr, dorthin abkommandiert waren. Und dass, so betrachtet, nichts von dem, was er sah, wirklich war. Der Oberhofmeister und Finanzminister Reventlow hatte, als er von diesem Unterrichtsmoment erfuhr, einen Zornesausbruch bekommen und gebrüllt, dies sei unnütz. Graf Detlev Reventlow brüllte oft. Sein Verhalten als Kontrolleur der Ausbildung des Prinzen hatte den schweizerisch-jüdischen Informator überhaupt verwundert, der es jedoch aus natürlichen Gründen nicht wagte, Einwände gegen die Prinzipien des Finanzministers vorzubringen. Nichts hing mehr zusammen. Das Schauspiel war das Natürliche. Man sollte lernen, aber nicht verstehen. Er war Gottes Auserwählter. Er stand über allen und war zugleich der Erbärmlichste. Regelmäßig waren allein die Prügel, die er ständig bekam. Herr Reventlow stand im Ruf der Rechtschaffenheit. Weil er auswendig Lernen für wichtiger hielt als Einsicht, legte er großen Wert darauf, dass der Prinz Sätze und Feststellungen auswendig lernte, genau wie bei einem Theaterstück. Dagegen war es nicht wichtig, ob der Prinz verstand, was er gelernt hatte. Der Unterricht bezweckte, nach dem Vorbild des Theaters, das Auswendiglernen eines Rollentexts. Trotz seines rechtschaffenen und harten Charakters schaffte Herr Reventlow zu diesem Zweck Kostüme für den Thronfolger an, die in Paris genäht wurden. Wenn der Knabe dann vorgezeigt wurde und seinen Text auswendig hersagen konnte, war der Finanzminister zufrieden. Vor jeder Vorstellung des Thronerben konnte er ausrufen, »Sehen Sie, jetzt wird meine Puppe vorgezeigt.« Häufig, schreibt Reverdil, waren diese Vorstellungen für Christian quälend. Als er eines Tages seine Tanzkünste vorführen sollte, ließ man ihn darüber im Unklaren, was bevorstand. Dieser Tag war schlimm für den Prinzen. Er bekam Schimpfe und Prügel und weinte, bis zu dem Augenblick, da das Ballett beginnen sollte. In seinem Kopf verband sich das, was geschehen sollte, mit fixen Ideen. Er bildete sich ein, man bringe ihn ins Gefängnis. Die militärischen Ehrenbezeugungen, die ihm am Tor erwiesen wurden, der Trommelwirbel, die Wachen, die seinen Wagen umgaben, bestärkten ihn darin und machten ihm große Angst. Alle seine Vorstellungen gerieten in Unordnung. Viele Nächte fand er keinen Schlaf und weinte ständig. Herr Reventlow griff ebenfalls ständig in den Unterricht ein, besonders wenn das Moment des Erlernens sich zu dem abmilderte, was er Gespräch nannte. Reverdil schreibt, wenn er merkte, dass der Unterricht zum Gespräch ausartete, dass er in Stille und ohne Lärm vor sich ging und meinen Schüler interessierte, rief er von der entgegengesetzten Seite des Raums mit Donnerstimme und auf Deutsch, »Königliche Hoheit, wenn ich nicht alles kontrolliere, wird nichts getan.« Dann kam er zu uns herüber, ließ den Prinzen die Lektion von vorn beginnen, wobei er seine eigenen Kommentare hinzufügte, kniff ihn heftig, klemmte seine Hände zusammen und versetzte ihm harte Faustschläge. Der Knabe wurde dadurch verwirrt und verängstigt und konnte seine Sache immer weniger. Die Vorwürfe häuften und die Misshandlungen verschärften sich, einmal, weil er allzu wörtlich, ein andermal, weil er allzu frei nachgesprochen hatte, dann, weil er ein Detail vergessen, dann wieder, weil er richtig geantwortet hatte, denn es kam oft vor, dass sein Peiniger die richtige Antwort nicht wusste. Der Oberhofmeister erregte sich dann häufig immer mehr. Und das Ende war, dass er durch die Gemächer nach dem Stock rief, den er für das Kind benutzte und den er noch sehr lange weiterverwendete. Diese verzweifelten Auftritte waren allen bei Hofe bekannt. Denn man hörte sie bis hinunter in den Schlosshof, wo der Hof versammelt war. Die Menge, die dort zusammenkam, um der aufgehenden Sonne zu huldigen, also dem Kind, das jetzt gezüchtigt wurde und schrie und das ich als ein schönes und liebenswertes Kind kennengelernt hatte, diese Menge hörte alles. während das Kind mit weit aufgerissenen Augen und in Tränen aufgelöst versuchte, vom Gesicht seines Tyrannen abzulesen, was dieser wünschte und welche Worte es benutzen sollte. Auch beim Mittagessen ließ der Mentor nicht nach, die Aufmerksamkeit des Knaben mit Beschlag zu belegen, indem er ihm Fragen stellte und seine Antworten mit Grobheiten erwiderte. So wurde das Kind vor seinen Dienern der Lächerlichkeit preisgegeben und mit der Scham vertraut gemacht. Nicht einmal der Sonntag war ein Ruhetag. Zweimal führte Herr Reventlow seinen Schüler in die Kirche, wiederholte die wichtigsten Schlussfolgerungen des Predigers mit Donnerstimme in das Ohr des Prinzen und kniff und puffte ihn unentwegt, um die besondere Bedeutung einzelner Sätze zu unterstreichen. Hinterher wurde der Prinz gezwungen, zu wiederholen, was er gehört hatte. Und hatte er etwas vergessen oder missverstanden, wurde er mit der vom jeweiligen Thema geforderten Härte misshandelt. Das war das scharfe Verhör. Reverdil bemerkt, dass Reventlow den Kronprinzen häufig so lange misshandelte, dass Schaum auf die Lippen des Grafen trat. Ohne Vermittlung sollte dann die ganze Macht dem Knaben übergeben werden. Von Gott, der ihn auserwählt hatte. Er sucht deshalb einen Wohltäter. Er findet noch keinen Wohltäter. Die Spaziergänge waren die einzigen Gelegenheiten, die Reverdil hatte, um etwas zu erklären, ohne beobachtet zu werden. Aber der Knabe wirkte immer unsicherer und verwirrter. Nichts schien zusammenzuhängen. Auf diesen Spaziergängen, die sie manchmal allein, manchmal im Abstand von rund 30 Ellen von den Kammerherren gefolgt, unternahmen, kam indessen die Verwirrung des Knaben immer klarer zum Ausdruck. Man kann sagen, eine Dekodierung seiner Sprache setzte ein. Reverdil konnte zudem feststellen, dass alles, was im sprachlichen Bewusstsein des Knaben rechtschaffen war, mit Misshandlung und mit der Unzucht bei Hofe verknüpft war. Christian erklärte, in beharrlichen Versuchen, alles dazu zu bringen, dass es zusammenhing. Er habe verstanden, dass der Hof ein Theater sei, dass er seinen Text lernen müsse und dass er bestraft werde, wenn er ihn nicht auswendig aufsagen könne. Aber war er ein Mensch oder zwei? Die italienischen Schauspieler, die er bewunderte, hatten eine Rolle in dem Stück sowie eine Rolle außerhalb, wenn das Stück zu Ende war. Aber seine eigene Rolle, meinte der Knabe, hörte wohl nie auf. Wann war er außerhalb? Musste er die ganze Zeit danach streben, hart zu werden und Fortschritte zu machen und sich innerhalb befinden? Wenn alles nur Text war, der gelernt werden musste, und Reverdil gesagt hatte, dass alles inszeniert war, dass sein Leben nur gelernt und aufgeführt werden sollte, konnte er dann hoffen, jemals aus diesem Theaterstück herauszukommen? Die Schauspieler, die italienischen, die er gesehen hatte, waren jedoch zwei Wesen, eins auf der Bühne, eins außerhalb. Was war er? Es gab keine Logik in seinen Erklärungen, die jedoch auf eine andere Weise begreiflich waren. Er hatte Reverdil gefragt, was ein Mensch sei. War er, so gesehen, überhaupt ein solcher? Gott hatte seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt. Aber Gott hatte auch ihn, Christian, zum absoluten Herrscher auserkoren. Hatte Gott auch diesen Text geschrieben, den er jetzt lernte? War es Gottes Wille, dass diese Bauern, die auf seinen Reisen an die Landstraßen abkommandiert wurden, seine Mitspieler sein sollten? Oder welches war seine Rolle? War er Gottes Sohn? Wer war dann sein Vater Friedrich gewesen? Hatte Gott auch seinen Vater auserkoren und ihn beinahe so rechtschaffen gemacht wie Herrn Reventlow? Gab es vielleicht noch jemanden außer Gott, einen Wohltäter des Universums, der sich in Stunden der äußersten Not seiner erbarmen konnte? Herr Reverdil hatte ihm in aller Strenge klargemacht, dass er nicht Gottes Gesalbter war, auch nicht Jesus Christus. dass er, Revadil persönlich, als Jude selbstverständlich nicht an Jesus Christus glaubte, dass der Prinz unter keinen Umständen jemals andeuten dürfe, er sei Gottes Sohn. Das sei Lästerung. Doch der Thronfolger hatte dagegen eingewandt, die Königin Witwe, eine Pietistin nach der Herrenhuter Auffassung, habe gesagt, der wahre Christ bade im Blut des Lammes. Seine Wunden seien Grotten, in denen der Sünder sich verbergen könne. Und dies sei die Erlösung. Wie hing das zusammen? Revadil bat ihn sogleich, sich solche Gedanken aus dem Kopf zu schlagen. Christian erklärte, sich vor Bestrafung zu fürchten, da seine Schuld so groß sei. Primo, weil er seinen Text nicht beherrsche. Secundo, weil er behaupte, von Gottes Gnaden zu sein, während er in Wirklichkeit ein vertauschter Bauernbursche sei. Und dann kehrten die Spasmen wieder. Das Betasten des Bauchs, die Beinbewegungen und die Hand, die nach oben zeigte. Und ein hervorgestoßenes Wort immer wieder wie ein Notruf oder ein Gebet. Ja, vielleicht war dies seine Art zu beten. Das Wort wiederholt sich wie die Hand, die nach oben zeigt, auf etwas oder jemanden in diesem Universum, das dem Knaben so verwirrend und erschreckend und zusammenhanglos erschien. Ein Zeichen, ein Zeichen. Christians beharrliche Monologe setzten sich fort. Er schien sich zu weigern, aufzugeben. Wurde man durch die Bestrafung frei von Schuld? Gab es einen Wohltäter? Da er eingesehen hatte, dass seine Schande so groß war und seine Fehler so zahlreich, wie verhielten sich da Schuld und Strafe zueinander? Wie würde er bestraft werden? Waren denn auch alle um ihn her, die hurten und tranken und rechtschaffen waren, waren auch diese alle ein Teil von Gottes Schauspiel? Jesus war ja in einem Stall geboren worden. Warum war es dann so unmöglich, dass er selbst ein Wechselbalg wäre, dass vielleicht ein anderes Leben hätte leben können, bei liebevollen Eltern, unter den Bauern und Tieren? Jesus war der Sohn eines Zimmermanns. Wer war dann Christian? Herr Revadil wurde von immer größerer Sorge erfasst, bemühte sich aber, ruhig und vernünftig zu antworten. Dabei hatte er das Gefühl, dass die Verwirrung des Knaben wuchs. »Hatte nicht Jesus«, fragte Christian auf einem der Spaziergänge, »die Händler aus dem Tempel vertrieben? Die hurten und sündigten, er hatte sie hinausgetrieben, also die Rechtschaffenen. Und wer war dann Jesus?« »Ein Revolutionär«, hatte Herr Revadil geantwortet. »War es dann seine Aufgabe«, hatte Christian beharrlich weitergefragt, »seine Aufgabe als Gottes auserkorener, absoluter Herrscher, an diesem Hof, an dem man hurte und trank und sündigte, alles zu zerschlagen und zu zermalmen und die Rechtschaffenen zu vertreiben, zu zerschlagen und zu zermalmen? Reventlow war doch rechtschaffen. Konnte ein Wohltäter, der vielleicht der Herrscher des Universums war, sich erbarmen und sich dafür Zeit nehmen, die Rechtschaffenen zu zermalmen? Konnte Revadil ihm vielleicht helfen, einen Wohltäter zu finden, der alles zermalmen konnte? »Warum willst du das?« hatte Revadil gefragt. Hier hatte der Prinz angefangen zu weinen. »Um Reinheit zu erlangen«, hatte er schließlich geantwortet. Sie waren lange schweigend weitergegangen. »Nein«, hatte Herr Revadil schließlich erwidert, »deine Aufgabe ist es nicht, zu zermalmen.« Doch er wusste, dass er ihm keine Antwort gegeben hatte. Der junge Christian sprach immer häufiger von Schuld und Strafe. Die kleine Strafe kannte er ja, das war der Stock, den der Oberhofmeister benutzte. Die kleine Strafe, das waren auch die Scham und das Lachen der Pagen und Favoriten, wenn er Fehler gemacht hatte. Die große Strafe musste für die schlimmeren Sünden sein. Die Entwicklung des Knaben nahm im Zusammenhang mit der Folterung und Hinrichtung des Sergeanten Mörl eine beunruhigende Wendung. Folgendes war geschehen. ein Sergeant namens Mörl, der mit verabscheuungswürdiger Heimtücke seinen Wohltäter, in dessen Haus er lebte, ermordet hatte, um die Regimentskasse zu stehlen, wurde in Übereinstimmung mit einer königlichen Verordnung und mit der Unterschrift König Friedrichs dazu verurteilt, auf eine besonders grauenhafte Art und Weise, wie sie nur bei ungewöhnlichen Morden praktiziert wurde, hingerichtet zu werden. Viele waren der Ansicht, es handle sich hierbei um einen Ausdruck unmenschlicher Barbarei. Das Urteil sei ein Dokument von besonderer und grauenerregender Art. Aber Kronprinz Christian war von dem Ereignis unterrichtet worden und hatte ein eigentümliches Interesse daran gefasst. Es geschah in König Friedrichs vorletztem Regierungsjahr. Christian war zu diesem Zeitpunkt 15 Jahre alt. Er hatte Reverdil gegenüber erwähnt, er wünsche der Hinrichtung beizuwohnen. Reverdil war daraufhin sehr beunruhigt gewesen und hatte seinen Schüler beschworen, dies nicht zu tun. Der Knabe, er nennt ihn noch immer den Knaben, hatte jedoch das Urteil gelesen und war sonderbar fasziniert davon. Hier ist hinzuzufügen, dass der Sergeant Mörl vor der Hinrichtung 3 Monate im Gefängnis verbracht hatte, wo genug Zeit gewesen war, ihn in Religion zu unterweisen. Zum Glück war er dort einem Pastor in die Hände gefallen, der den Glauben des Grafen Zinzendorf teilte, also den, der allgemein Herrenhutismus genannt wurde und dem auch die Königin Witwe anhing. Sie hatte in Gesprächen mit Christian, solche Gespräche kamen vor, waren jedoch durchweg frommen Charakters, teils eingehend das Urteil und die bevorstehende Vorgehensweise diskutiert, teils erzählt, der Gefangene sei Herrenhutist geworden. Der gefangene Mörl war zu dem Glauben gelangt, dass gerade die entsetzlichen Qualen, bevor das Leben entwich, ihn auf besondere Art und Weise mit Jesu Wunden vereinigen würden. Ja, dass gerade die Folter, die Schmerzen und die Wunden bewirken würden, dass er von Jesu Schoß verschlungen, in Jesu Wunden ertrinken und von seinem Blut erwärmt werden würde. Das Blut, die Wunden, all dies hatte in der Beschreibung der Königin Witwe einen Charakter angenommen, den Christian lustvoll fand und der seine nächtlichen Träume erfüllte. Der Henkerskarren sollte ein Triumphwagen werden, die glühenden Zangen, die ihn kneifen würden, die Peitschen, die Nadeln und schließlich das Rad, all dies würde zu dem Kreuz werden, an dem er mit dem Blut Jesu vereinigt werden sollte. Während dieser Monate waren die Königin Witwe und der Knabe auf eine für Reverdil abstoßende Art und Weise in ihrem Interesse für die Hinrichtung vereint. Er konnte Christian nicht daran hindern, insgeheim als Zuschauer zugegen zu sein. Mit dem Ausdruck insgeheim hat es hier eine besondere juristische Bewandtnis. Nach altem Brauch musste der Gefangene begnadigt werden, wenn der König oder der Kronprinz auf die eine oder andere Weise am Hinrichtungsplatz vorüberkamen. Christian hatte jedoch in einem gedeckten Mietwagen der Hinrichtung beigewohnt. Niemand hatte ihn bemerkt. Der Sergeant Mörl hatte fromme Lieder gesungen und mit lauter Stimme seinen brennenden Glauben und sein heißes Verlangen bezeugt, in Jesu Wunden zu ertrinken. Doch als die langgezogene Folter auf dem Schafott eingeleitet wurde, hatte er es nicht ertragen können, sondern verzweifelte Schreie ausgestoßen. Besonders als die Nadeln jene Teile seines Körpers und Unterleibs durchdrangen, die das Zentrum der größten Lust waren und den größten Schmerz hervorbringen konnten. Seine Verzweiflung war da so ohne Frommheit und so besinnungslos gewesen, dass die geistlichen Gesänge und Gebete der Allgemeinheit verstummt waren. Ja, die fromme Lust, das Dahinscheiden des Märtyrers zu sehen, war verflogen, und viele hatten fluchtartig den Platz verlassen. Christian war jedoch im Wagen sitzen geblieben, die ganze Zeit, bis der Sergeant Mörl den Geist aufgegeben hatte. Dann war er zum Schloss zurückgekehrt, zu Reverdil hineingegangen und vor ihm auf die Knie gefallen, hatte die Hände gefaltet und voller Verzweiflung und Ratlosigkeit, aber völlig stumm, das Gesicht seines Lehrers betrachtet. Nichts war an diesem Abend gesagt worden. Dazu kommt das, was am darauf folgenden Abend geschah. Revardil war an Christians Suite im Schloss vorübergekommen, um ihm eine Änderung des Unterrichts am folgenden Tag mitzuteilen. Er blieb in der Tür stehen und wurde Zeuge einer Szene, die ihn, wie er sagt, lähmte. Christian hatte auf dem Fußboden gelegen, ausgestreckt auf etwas, das ein Rad vorstellen sollte. Zwei der Pagen waren damit beschäftigt, seine Glieder zu zerschmettern. Sie führten das Radebrechen mit Papierrollen durch, während der Verbrecher auf dem Rad flehte und stöhnte und weinte. Revardil hatte wie versteinert dagestanden, war aber dann ins Zimmer getreten und hatte den Pagen befohlen, aufzuhören. Christian war fortgelaufen und hatte hinterher nicht über das Vorgefallene sprechen wollen. Einen Monat später, als er Revardil gegenüber erwähnte, dass er nachts nicht schlafen könne, hatte dieser ihn gebeten, ihm von der Ursache seiner Martern zu erzählen. Christian hatte ihm unter Tränen berichtet, er sei der Auffassung, dass er selbst Mörl sei, der aus den Händen der Justiz entkommen sei, und dass man irrtümlich ein Phantom gefoltert und hingerichtet habe. Dieses Spiel, einen aufs Rad geflochtenen und gefolterten nachzuahmen, erfüllte sein Gehirn mit dunklen Vorstellungen und verstärkte seine Neigung zur Schwermut. Revardil kommt in seinen Aufzeichnungen ständig auf seinen Traum vom langsam unmerklich heraufziehenden Licht der Aufklärung zurück. Das Bild eines heraufdämmernden Tageslichts, das langsam über dem Wasser aufsteigt. Es war der Traum vom Unausweichlichen. Lange scheint er die Entwicklung vom Dunkel zum Licht als unausweichlich betrachtet zu haben, sanft und befreit von Gewalt. Dann gibt er ihn auf. Mit großer Vorsicht hatte Herr Revardil versucht, ins Bewusstsein des Thronfolgers einige der Keime einzupflanzen, von denen er als Aufklärer wünschte, sie trügen Früchte. Als der Knabe neugierig fragte, ob es nicht möglich sei, mit einigen der Philosophen, die die große französische Enzyklopädie geschaffen hatten, zu korrespondieren, hatte Revardil geantwortet, dass ein gewisser Herr Voltaire, Franzose, sich vielleicht für den jungen dänischen Thronfolger interessieren könnte. Christian hatte daraufhin einen Brief an Herrn Voltaire geschrieben. Er bekam eine Antwort. Auf diese Weise ist der für die Nachwelt so bemerkenswerte Briefwechsel zwischen Voltaire und dem geisteskranken dänischen König Christian VII. Entstanden. Er ist vor allem durch das Preisgedicht bekannt, das Voltaire 1771 auf Christian schrieb, dem er darin als Fürsten des Lichts und der Vernunft im Norden huldigt. Einem seiner ersten Schreiben hatte Herr Voltaire ein Buch beigefügt, das er selbst geschrieben hatte. Auf dem Nachmittagsspaziergang hatte Christian, von Revardil dazu ermahnt, die Korrespondenz streng geheim zu halten, diesem das Buch gezeigt, das er sofort gelesen hatte, und einen Abschnitt daraus zitiert, der ihn besonders angesprochen hatte. Aber ist es nicht der Gipfel des Wahnsinns zu glauben, man könnte Menschen bekehren und ihre Gedanken zur Unterwerfung zwingen, indem man sie verleumdet, verfolgt, sie auf Galeeren verbannt und versucht, ihre Gedanken auszurotten, indem man sie zu Galgen, Rädern und Scheiterhaufen schleppt? So denkt Herr Voltaire, hatte Christian triumphierend ausgerufen. Das ist seine Meinung. Er hat mir das Buch gesandt, das Buch, mir. Revardil hatte seinen Schüler flüsternd angehalten, die Stimme zu senken, weil die Hofleute, die ihnen im Abstand von 30 Ellen folgten, Verdacht schöpfen könnten. Christian hatte daraufhin sogleich das Buch an seiner Brust verborgen und war im Flüsterton fortgefahren. Herr Voltaire habe in dem Brief erzählt, dass er gerade in einen Prozess verwickelt sei, in dem es um die Gedankenfreiheit gehe. Und dass ihm Christian, als er dies gelesen habe, sofort die Idee gekommen sei, 1000 Reichstaler zur Unterstützung von Herrn Voltaires Prozess für die Gedankenfreiheit zu senden. Er fragte jetzt seinen Lehrer, ob dieser seine Auffassung teile. ob er das Geld senden solle. Herr Reverdil, nachdem er seine Verblüffung unterdrückt und sich gefasst hatte, bestärkte den Thronfolger in seiner Absicht. Das Geld wurde später auch abgeschickt. Bei der gleichen Gelegenheit hatte Reverdil Christian gefragt, warum er wünsche, sich mit Herrn Voltaire in diesem Kampf zu vereinigen, der ja nicht gefahrlos war, zumal dies missverstanden werden konnte, nicht nur in Paris. Warum? Hatte Reverdil gefragt. Aus welchem Grund? Christian hatte darauf ganz einfach und verwundert geantwortet, um der Reinheit willen. Warum denn sonst? Um der Reinheit des Tempels willen. Herr Reverdil schreibt, bei dieser Antwort sei er von großer Freude erfüllt worden, die jedoch mit bösen Ahnungen vermischt war. Am selben Abend schien es, als sollten seine Befürchtungen sich bewahrheiten. Von seinem Zimmer aus konnte er einen ungewöhnlichen Lärm im Schlosshof hören, Geräusche wie von zerberstenden Möbeln und Geschrei. Dazu kam das Geräusch von splitterndem Glas. Als er aufsprang, sah er, dass sich dort draußen eine Menschenmenge sammelte. Er eilte zu den Gemächern des Prinzen und wurde gewahr, dass Christian in einem Anfall offenbarer Verwirrung in dem Vorzimmer links von seinem Schlafgemach Möbel zertrümmerte und die Teile aus dem Fenster warf, dass überall zersplittertes Glas herumlag und zwei der Favoriten, wie gewisse Hofleute genannt wurden, vergebens versuchten, den Thronfolger zu besänftigen und ihn dazu zu veranlassen, seine Ausschweifungen zu beenden. Doch erst als ihn Reverdil mit kräftiger und bittender Stimme ansprach, ließ Christian davon ab, die Möbel aus dem Fenster zu werfen. »Mein Kind«, hatte Reverdil gefragt, »mein geliebtes Kind, warum tust du das?« Christian hatte ihn schweigend angestarrt, als verstehe er nicht, warum Reverdil die Frage stellte. Alles war doch ganz selbstverständlich. Der Vertraute der Königin Witwe, ein Professor an der Akademie von Sorreux mit Namen Guldberg, der als Lehrer und Betreuer des Erbprinzen Friedrich Dienst tat, ein Mann mit eigentümlich eisblauen Augen, aber ohne andere besondere Eigenschaften und von kleinem Wuchs, war im selben Augenblick ins Zimmer gestürzt und Reverdil hatte dem Prinzen nur zuflüstern können, »Mein geliebtes Kind, nicht so, nicht so.« Der Knabe war jetzt ruhig. Im Schlosshof begann man, die hinausgeworfenen Bruchstücke aufzusammeln. Hinterher hatte Guldberg Reverdil am Arm gefasst und ihn um ein Gespräch gebeten. Sie waren in den Korridor des Schlosses hinausgegangen. »Herr Reverdil«, hatte Guldberg gesagt, »die Majestät braucht einen Leibarzt.« »Warum?« »Einen Leibarzt. Wir müssen eine Person finden, die sein Vertrauen gewinnen und seine Ausbrüche verhindern kann.« »Wen?« hatte Reverdil gefragt. »Wir müssen suchen«, hatte Guldberg geantwortet. »Sehr sorgfältig suchen. Die einzig richtige Person. Keinen Juden.« »Aber warum?« hatte Reverdil wissen wollen. »Weil die Majestät geisteskrank ist«, hatte Guldberg ihm geantwortet. Und Reverdil hatte darauf nichts erwidern können. Am 18. Januar 1765 teilte der Minister Bernstorff dem jungen Thronfolger mit, dass die Regierung in ihrer Dienstagssitzung und nach nahezu zweijährigen Verhandlungen mit der englischen Regierung beschlossen habe, ihn mit der 13-jährigen englischen Prinzessin Caroline Mathilde, einer Schwester des englischen Königs Georg III., zu vermählen. Die Hochzeit sollte im November 1766 stattfinden. Christian war bei dieser Mitteilung des Namens seiner Zukünftigen in seine gewöhnlichen Körperbewegungen verfallen, hatte mit den Fingerspitzen seine Haut beklopft, auf seinen Bauch getrommelt und seine Füße wie in spastischen Zuckungen bewegt. Nachdem er die Mitteilung entgegengenommen hatte, fragte er, »Soll ich zu diesem Zweck besondere Worte oder Sätze auswendig lernen?« Graf Bernstorff hatte den Sinn der Frage nicht ganz verstanden, aber freundlich lächelnd geantwortet, »Nur die der Liebe, königliche Hoheit.« Als Friedrich starb und Christian gesegnet wurde, hörte die scharfe Erziehung auf und der junge König war fertig. Er war jetzt bereit, die volle Macht des absoluten Herrschers auszuüben. Er war 16 Jahre alt. Reverdil hatte ihn ans Sterbebett des Vaters begleitet, war Zeuge der Segnung gewesen und hatte Christian danach hinaus begleitet. Sie hatten lange allein zusammen dort im Schlosshof gestanden, Hand in Hand, im leichten Schneegestöber, bis das Weinen des Knaben nachgelassen hatte. Am selben Nachmittag war Christian zu König Christian dem VII. Ausgerufen worden. Reverdil hatte schräg hinter ihm auf dem Balkon gestanden. Christian hatte auch hier seine Hand halten wollen, doch Reverdil hatte ihm erklärt, dies sei unpassend und verstoße gegen die Etikette. Aber bevor sie hinaustraten, hatte Christian, jetzt am ganzen Körper zitternd, Reverdil gefragt, »Welches Gefühl soll ich jetzt ausdrücken?« »Trauer«, hatte Reverdil geantwortet, »und danach Freude über die Huldigung des Volks.« Christian hatte jedoch in seiner Verwirrung die Trauer und Verzweiflung vergessen und die ganze Zeit ein anhaltendes und strahlendes Lächeln gezeigt und dem Volk zugewinkt. Viele hatten daran Anstoß genommen. Der neu gekrönte König hatte nicht die gebührende Trauer gezeigt. Hinterher darauf angesprochen, war er untröstlich gewesen. Er sagte, er habe seine erste Replik vergessen. Der Besuch des Leibarztes von Per Ulof Enquist. Eine Lesung in 15 Folgen mit Gerd Heidenreich. Regie Horst Raspe. Redaktion Kirsten Böttcher und Nils Beindker. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks. Das Buch ist in der Übersetzung von Wolfgang Butt im Hansa Verlag erschienen.